ist aus jetzt. Sieh nur nach vorn, denn diese Welt dreht sich doch weiter. Seien wir nur froh, wir waren eine Zeit lang zusammen. So seh nicht nur verbrannte Brücken, ist wohl gescheitert. Leg dein Kopf hier auf mein Kissen. Schmieg dein warm und weichen Körper an den Mann. Hör das Flüstern der Regentropfen, die der Wind weht an das Fenster. Lass mich glauben, du liebst mich noch einmal. So für immer. Komm drüber weg, du findest einen anderen. Und ich bin hier, wenn du erkennst, dass du mal brauchst mich. Sag nur kein Wort jetzt übermorgen, denn es wird dir genügend Zeit. Betriebsam bleiben, wenn du verlässt mich. Leg dein Kopf hier auf mein Kissen. Schmieg dein warm und weichen Körper an den Mond.